Nach den Medienmeldungen in Südkorea haben die USA vor, auf der US-Luftbasis Gunsan in Südkorea eine Angriffsdrohnentruppe fortdauernd zu stationieren und in Südkorea auch ein Datenverarbeitungsteam aufzustellen, das die durch unbemannte Flugzeuge gesammelten Informationen analysieren wird. Die Drohnentruppe soll mit einer Spezialtruppe, die ins Hinterland der TPRK eindringt, mitwirken. Im Rahmen der tollwütigen Kriegsmachenschaften der USA für die Verstärkung der Fähigkeit zum nuklearen Präventivangriff gegen die TPRK haben die US-Militärs den Plan ausgearbeitet, durch die Verschwendung der enormen Steuergelder 20 Hubschrauber für Seeoperationen einzukaufen und im vergangenen Monat einige als erste Party vom Ausland eingeführte Hubschrauber der zweiten Flotte übergeben. Zur gleichen Zeit beschloss das südkoreanische Amt für Verteidigungsangelegenheiten bis zum Jahr 2018, die Armee mit ferngelenkten GPS-Bomben auszurüsten.